Die Mitglieder der Sippe sind aneinander gebunden, als wären sie eine Schicksalsgemeinschaft, in der das schlimme Schicksal eines Mitglieds alle anderen mitbetrifft und sie veranlasst, es mit ihm teilen zu wollen. Wenn zum Beispiel in einer Familie ein Geschwister früh stirbt, dann wollen andere Geschwister ihm nachfolgen. Auch Eltern oder Großeltern wollen manchmal sterben, weil sie einem toten Kind oder Enkel nachfolgen wollen. Oder wenn der eine Ehepartner stirbt, will oft auch der andere sterben. Dann sagen die Lebenden den Toten innerlich: Ich folge dir nach. Viele, die eine lebensbedrohende Krankheit haben, zum Beispiel Krebs, oder die schwere Unfälle haben oder selbstmordgefährdet sind, stehen unter dem Druck dieser Schicksalsbindung und Bindungsliebe und sagen innerlich: Ich folge dir nach. Eng damit verbunden ist die Vorstellung, dass der eine für den anderen eintreten kann. Das heißt, dass er stellvertretend für andere, deren Leiden und Sühne und Sterben auf sich nehmen kann und sie so von ihrem schlimmen Schicksal erlöst. Der innere Satz hinter diesem Verhalten lautet: Lieber ich als du. Wenn zum Beispiel ein Kind sieht, dass ein Mitglied seiner Sippe schwer krank ist, dann sagt es innerlich: Lieber werde ich krank als du. Oder wenn ein Kind sieht, dass jemand schwere Schuld auf sich geladen hat, für die er sühnen muss, dann sagt es: Lieber sühne ich als du. Oder wenn ein Kind sieht, dass ihm Nahestehende aus der Familie gehen oder sterben wollen, dann sagt es innerlich: Lieber verschwinde ich als du. Auffällig dabei ist, dass es vor allem die jüngeren Mitglieder der Sippe sind, die stellvertretend leiden, sühnen und sterben wollen. Also vor allem die Kinder. Es gibt diese Stellvertretung aber auch zwischen Paaren. Anzumerken bleibt hier, dass dieser Vorgang weitgehend unbewusst abläuft, dass ihn also die Betroffenen nicht durchschauen. Weder die stellvertretend Handelnden noch jene, denen dieses Handeln helfen soll. Wer aber um die Schicksalsbindungen weiß, kann sich wissend aus ihnen lösen. Besonders eindrücklich kommen die Schicksalsbindungen beim Familienstellen ans Licht.